gegangen in die Straße. Ich war bedacht auf jedes Licht. Hab nur gedacht der letzten Tage. Hab nur gefühlt den Regen nicht. Und hörte Stimmen aus den Fenstern. Und hörte Lachen, Weinen auch. War sehr berührt von einem Spiele. Aus diesem Fenster drang auch Rauch. So wie das Feuer scheint, so weit und hell.